An den Frühling von Friedrich von Schiller. Willkommen, schöner Jüngling, du Wonne der Natur, mit deinem Blumenkörbchen, willkommen auf der Flur. Ei, ei, da bist ja wieder und bist so lieb und schön, und freuen wir uns so herzlich, entgegen dir zu gehen. Denkst auch noch an mein Mädchen? Ei, lieber, denke doch. Dort liebte mich das Mädchen, und's Mädchen liebt mich noch. Fürs Mädchen manches Blümchen erbat ich mir von dir. Ich komm und bitte wieder, und du? Du gibst es mir? Willkommen, schöner Jüngling, du Wonne der Natur, mit deinem Blumenkörbchen, willkommen auf der Flur.